بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. بسم الله. Wir waren letztes Mal stehen geblieben, oder wir waren fertig beim letzten Mal mit der Schlacht von Uhud. Insofern ist heute ein relativ neues Thema. Es geht um die Aktionen, die stattgefunden haben, einige Aktionen, die stattgefunden haben nach der Schlacht von Uhud. Wer die Schlacht vergessen hat, worum es geht und so, kann sich das inshallah im Internet noch einmal anhören. Nach der Schlacht oder ein Resultat der Schlacht von Uhud war, dass einige Beduinen sich versammelt haben, um die Muslime anzugreifen. Und deswegen im Monat Safar des vierten Jahres nach der Hijra ist eine Gesandtschaft, eine Delegation aus zwei verschiedenen Stämmen nach Medina gekommen. Und sie haben, Delegation gemeint ist eine Gruppe von Menschen aus einem bestimmten Stamm, die gekommen ist nach Medina, um vom Propheten sallallahu alaihi wasallam über den Islam zu erfahren. Das ist mit Delegation hier gemeint. Und sie haben vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie haben sozusagen hingegangen, um den Islam anzunehmen, sie haben ihn angenommen und wollten dann den Islam lernen und dass jemand vom Propheten sallallahu alaihi wasallam mitgeschickt wird zu ihnen, um ihnen den Islam zu lehren. Insofern hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam 10 Leute, der Sahaba, eine andere Version heißt es 6, wie dem auch sei, hat insgesamt 10 Leute offensichtlich geschickt, weil wir sagen, wenn einer sagt 7, der andere sagt 10, dann sagen wir, oder 6 und 10, dann sagen wir natürlich, die mehr sind. Unter anderem Asim ibn Thabit al-Aqlah, er war ihr Anführer dieser 10 Leute, insgesamt 10, hat sie zu ihnen geschickt und als sie dann zwischen der Ortschaft, als sie an einer Stelle waren, zwischen der Ortschaft Usfan und Mekka, ist dann eine Gruppe von Menschen auf sie gestürzt und haben sie angegriffen. Eine Gruppe von den Banu Lahyan. Und sie waren etwa 200 Angreifer und sie haben sie umzingelt und die 10 Leute, die Leute der Gesandtschaft haben sich dann, die Leute der Gesandtschaft, das heißt, das waren die gekommen sind zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, plus die 10, alle haben sich versucht zu verteidigen. Die Leute der Gesandtschaft sind auf einen Berg geklettert und haben dann die Sicherheit bekommen, weil sie eine Gesandtschaft waren. Allerdings Asim ibn Thabit und seine Leute, sie haben nicht eingesehen, dass sie sich im Schutze eines Kafir niederlassen. Insofern haben sie sich gewehrt. Asim radiallahu anhu wurde getötet, mit ihm 6 weitere Sahaba, sodass insgesamt noch 3 übrig geblieben waren. Und die Leute haben ihnen haben ihnen dann diesen 3 übrig gebliebenen Sicherheit angeboten und sie haben sie angenommen. Dann sind sie hinabgestiegen, man hat sie festgenommen und man hat sie dann hintergangen, betrogen. Man hat sie also sozusagen nur reingelegt und Abdullah ibn Tariq hat sich dann widersetzt und gewehrt, weil normalerweise, wenn du jemandem Sicherheit gewährst, dann lässt du ihn natürlich frei ziehen, aber sie haben sie dann festgenommen und angekettet. Und der Abdullah ibn Tariq hat sich gewehrt, dann haben sie ihn getötet und die anderen beiden wurden nach Mekka transportiert, als Sklaven gefangen genommen und dort verkauft. Der eine ist Khubayb und der andere heißt Zayd. Was Khubayb angeht, so wurde er in Mekka dann verkauft an den Stamm Banu al-Harith ibn Amr ibn Nufail. Ganz einfach aus dem Grund, weil Khubayb damals Al-Harith, das ist ein Name eines Mannes aus diesem Stamm, der ihn gekauft hat, getötet hatte in der Schlacht von Badr. Und deswegen wollten sie sich an ihm rächen. Und deswegen haben sie ihn festgenommen. Das heißt, Khubayb, er hatte damals in Badr Al-Harith getötet und deswegen haben die Kinder von Al-Harith ihn gekauft, als Sklaven gekauft, um ihn zu töten. Wie dem auch sei, sie haben ihn festgenommen und während seiner Festnahme, die offensichtlich nicht, also sie haben ihn nicht sofort getötet, sondern sie haben ihn erstmal festgenommen, ein paar Tage offensichtlich festgehalten. Während seiner Festnahme hat er einmal sich eine Messerklinge ausgeliehen von einem der Töchter von Al-Harith, einem der Kinder von Al-Harith, der getötet worden war. Und sie hat es ihm dann ausgeliehen, diese Klinge. Und sie hat dann aber, war unaufmerksam und hat nicht darauf geachtet, dass ihr kleines Baby in der Nähe von diesem Sahabi Khubayb war. Und daraufhin hat Khubayb dieses Baby genommen. Und die Mutter natürlich hat sich erschrocken, weil sie hatte Angst, dass er jetzt dieses Kind töten werde mit dieser Rasierklinge. Daraufhin sagte Khubayb radiallahu ta'ala anhu, أَتَخْشَيْنَا أَنْ أَقْتُلَهُ. Hast du etwa Angst? Fürchtest du etwa, dass ich ihn töten werde? مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. Sowas werde ich inshallah niemals tun. فَكَانَتْ. Daraufhin sagte sie erzählt die Geschichte später. Ja? Die ganze Geschichte, sie ist die Erzählerin dieser Geschichte. Sie erzählt später und sagt, مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ. Ich habe niemals einen Gefangenen gesehen, einen besseren Gefangenen gesehen als Khubayb. لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ وَمَا بِمَكَّةَ يَوْمَ إِذٍ ثَمَرًا. Ich habe gesehen, und dieser Hadith ist Sahih Bukhari, ich habe gesehen, wie er gepflückte Trauben isst, obwohl es in Mekka zu jener Zeit keine einzige Frucht gab. Das heißt, es war gar keine Zeit der Früchte. Es gab keine Früchte. Und trotzdem war er dabei, Trauben zu essen. وَإِنَّهُ لَمُوَثَّقٌ فِي الْحَدِيدِ. Und er war angekettet in Eisenketten. وَمَا كَانَ إِلَّا رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ. Es war nichts anderes als eine Versorgung, die ihm Allah gegeben hat. Daraufhin haben sie ihn dann aus Al-Haram, aus der heiligen Zone hinausgebracht, hinaustransportiert, um ihn zu töten. Und er sagte dann, lasst mich noch zwei Raka'a beten. Und dann hat er gebetet und nachdem er fertig war mit seinem Gebet, hat er sich zu ihnen gewandt und ist wieder zu ihnen zurückgegangen. Und dann sagt er, لَوْلَا أَن تَرَوْا أَنَّ مَا بِي جَزَعْ مِنَ الْمَوْتِ لَزِدْتُ. Dann sagte, wenn ich keine Angst hätte, dass ihr denken würdet, dass ich Angst vor dem Tod habe, dann hätte ich sogar noch mehr als zwei Raka'a gebetet. Und so war er der Erste, der diese Sunna eingeführt hat, dass man, bevor man getötet wird, noch zwei Raka'a betet. Und danach sagte er, Allahumma ahsihim, so viel wie, oh Allah, übernehme du sie. Und daraufhin wurde er getötet, radiallahu ta'ala anhu. Und der zweite, es waren ja drei, die noch übrig waren, das war der eine, der wurde getötet, Abdullah wurde getötet, der zweite war dieser Khubayb und der dritte war Zayd ibn al-Difnah. In dieser Überlieferung, sie ist Mursal, trotzdem ist sie erwähnenswert. Und zwar hat ihn Safwan ibn Umayyah gekauft. Auch warum hat er ihn gekauft? Weil Safwan ibn Umayyah, sein Vater wurde von ihm getötet. Okay? Umayyah ibn Khalaf, er wurde in Badr getötet und so wollte er sich an ihm rächen. Er hat ihn gekauft, um ihn zu töten. Allerdings, bevor er ihn getötet hat, hat ihn Abu Sufyan radiallahu ta'ala anhu gefragt. Abu Sufyan war damals noch kein Muslim. Abu Sufyan ist erst Muslim geworden, wir wissen, am Tag der Eroberung Makkas. An dem Tag, als jetzt hier Zayd getötet werden sollte, fragte ihn Abu Sufyan, ich bitte dich eindringlich bei Allah. أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك تضرب عنقه وأنت في أهلك. Ich bitte dich im zutiefst, sag mir bitte ganz ehrlich, du wirst jetzt sowieso getötet werden, sag mir deine ehrliche Meinung, hättest du es jetzt gerne lieber, würdest du es gerne vorziehen, dass Muhammad an deiner Stelle jetzt wäre, sodass sein Nacken geschlagen würde und du zu Hause bei deiner Familie bist, hättest du gerne diesen Wechsel? Daraufhin sagte er, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein, Wallah, ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. Er sagte, ich schwöre bei Allah, ich würde mir nicht einmal wünschen, dass Muhammad an dieser meiner Stelle wäre und dass ihn auch nur ein einziger Stachel verletzen würde, während ich zu Hause bei meiner Familie wäre. Und das, liebe Geschwister, zeigt die Bereitschaft, die Opferbereitschaft der Sahaba radiallahu ta'ala anhum, nicht nur für den Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern für die gesamte Religion. Und deswegen sagte Abu Sufyan im Anschluss auf diese Begebenheit, und er sagte das, und er war kein Muslim zu dem Zeitpunkt, er sagte, ma ra'aytu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Ich habe niemals gesehen, ich habe keinen Menschen gesehen, der einen anderen Menschen so sehr liebt, wie die Freunde von Muhammad Muhammad lieben. Und wir erkennen an dieser Geschichte, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, dass die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam wahrhaftige Menschen waren, was die Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam angeht. Das heißt, sie haben ihn wirklich geliebt, nicht nur in Worten, sondern in Taten. Das heißt, sogar in diesem Augenblick, wo er sowieso getötet werden würde, trotzdem sagt er nichts, was dieser Liebe im Weg stehen könnte oder dieser Liebe widersprechen würde, die er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegenüber empfindet. Diese Bereitschaft für die Religion, das ist eine Sache, die die Sahaba uns vorgemacht haben und warum sie so einen hohen Stellenwert haben. Kein Mensch, niemals wird irgendein Mensch diese Stufe erreichen können, die diese edlen Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam erreicht haben. Und deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala jeden Menschen erhöhen, der die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam liebt und sie in Ehren hält. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala jeden Menschen verfluchen und erniedrigen und verachten, der die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam beleidigt. Und liebe Geschwister, trotzdem, obwohl die Sahaba solche Dinge erlebt haben, was ist ihnen passiert? Sie wollten zu zehnt zu diesem Stamm von Mudar gehen, um ihnen den Islam beizubringen. Das heißt, Da'wah war ihr Ziel, mehr nicht. Und auf dem Weg Allahs wurden sie getötet. Aber diese Sachen haben die anderen Sahaba nicht davon abgehalten, trotzdem Da'wah weiterhin zu machen. Und es hat sie nicht davon abgehalten, die Religion des Islam weiterzutragen in alle Bereiche der arabischen Halbinsel und sogar außerhalb später. Es hat sie nicht davon abgehalten, zu sehen, wie ihre eigenen Geschwister verletzt oder getötet werden. Denn was wollen sie eigentlich erreichen? Sie wollen die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn Allah azza wa jal geschrieben hat, dass du in dieser Reise sterben wirst, dann wirst du in dieser Reise sterben. Da kannst du nichts dagegen machen. Insofern ist es wichtig, dass du dein ganzes Leben ausrichtest für Allah subhanahu wa ta'ala, egal wie dein Ende sein wird, Hauptsache es ist zufriedenstellend für Allah subhanahu wa ta'ala. Später ist ein Mann namens Abu Bara' Amr ibn Malik nach Medina gekommen und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn zum Islam eingeladen, aber der Mann hat den Islam nicht angenommen. Aber er hat sich auch dem Islam nicht feindselig gegenübergestellt. Und das ist eine Art der Kuffar, mit denen wir Muslime kein Problem haben. Wenn jemand den Islam nicht annehmen will, ist seine Sache. Er muss wissen, dass er sterben wird und dass er auferweckt werden wird und dass er dann zur Hölle getrieben wird. Aber das ist nicht unser Vergehen und das ist nicht unsere Schuld. Und der Mensch hat kein freies Entscheiden, ob er den Islam annehmen möchte oder ob er bei seinem Unglauben bleiben möchte. Und gerade solche Menschen wie Abu Bara, sie haben sich dem Islam nicht feindselig gegenübergestellt. Und er hat sogar sich bereit erklärt, eine Gesandtschaft des Gesandten sallallahu alaihi wasallam in seine Obhut zu nehmen. Das heißt, in seinen Schutz zu nehmen. Und damals war es so, wenn jemand gesagt hat, diese Leute sind in meinem Schutz, die sind in meiner Obhut, dann durfte ihnen kein Mensch etwas antun. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat also eine Gruppe von Sahaba geschickt in das Gebiet von Najd. Ein Gebiet in der Mitte der arabischen Halbinsel ungefähr. Und dieser Abu Bara hat gesagt, okay, ich werde sie in meine Obhut nehmen. Und die Gesandtschaft war angeführt von Al-Munzir ibn Amr al-Khazraji, radiallahu anhu. Auch dies war im Monat Safar des vierten Jahres nach der Hijra. Mit dieser Gesandtschaft waren 70 Sahaba, die man Qurra nennt. Qurra ist der Plural von Qari, gemeint ist jemand, der den Koran auswendig kann und den Koran gelernt hat. Das heißt also, damals ein Qari war nicht nur jemand, der einfach nur den Koran gelesen hat, sondern war auch jemand, der gelehrt war, der den Koran verstanden hat. Denn die Sahaba haben die Ayat gelernt, auswendig gelernt und auch sofort inhaltlich gelernt. Und als sie dann bei einem Brunnen ankommen, der heißt Ma'una, in der Nähe von Najd, 160 Kilometer entfernt von Al-Madina, möge Allah sie belohnen, all dies zu Fuß, beziehungsweise auf dem Kamel, oder auf dem Pferd, oder auf dem Esel, sind sie angegriffen worden von Amr ibn al-Tufayl. Er ist der Neffe von diesem Abu Bara. Das heißt, dieser Abu Bara, der ihnen die Sicherheit gewährt hat, sein eigener Neffe hat sie angegriffen und hat Leute umgebracht, unter anderem Hiram ibn Milhan. In dem Moment, wo er mit einem Speer in den Rücken gestochen worden ist, schrie er laut aus, der Hiram radiallahu anhu, Allahu Akbar, fuztu wa rabbil Ka'ba. Allahu Akbar, fuztu wa rabbil Ka'ba. Das heißt, Allahu Akbar, jeder weiß, Allahu Akbar, sein Ausdruck der Freude in diesem Fall, Allahu Akbar, ich habe gewonnen, ich schwöre bei dem Herrn der Ka'ba. Ich habe gewonnen, ich schwöre beim Herrn der Ka'ba. Denn eine Person, die auf dem Weg Allahs getötet wird, sie hat wahrlich einen großen Sieg errungen. Die Leute haben sich dann um sie versammelt, die Leute aus der die von den beiden Stämmen Ri'l und Zakwan, und sie beide kommen aus einem Oberstamm von den Banu Sulaym. Okay. Die Qurra haben sich versucht zu wehren, aber sie sind gefallen, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Das heißt, die Sahaba haben sehr viele Gelehrte verloren in diesem Moment, außer einem Mann namens Amr ibn Umayyah al-Damri. Er war ein bisschen hinten dran und hatte sozusagen das Glück oder Pech, dass er nicht dabei war. Und er ist zurückgekehrt und hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam davon erzählt. Und daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Monat lang jeden Tag im Morgengebet nach der zweiten Raka'a Dua gemacht. Das hat man Dua al-Qunut. Wie man im Mutter-Gebet Dua macht, so hat er sallallahu alaihi wasallam in diesem Salah Dua gemacht, einen Monat lang, und das war ein Bittgebet gegen diese Stämme Ri'l und Dakwan. Und das ist der Grund, warum manche Gelehrte der Meinung sind, dass man diesen Dua bis an den heutigen Tag noch macht, im Salat al-Fajr. Wohl die richtige Ansicht, dass man das nicht macht im Salat al-Fajr, weil der Prophet das nur einen Monat lang gemacht hat. Aber nur, man weiß, woher das kommt. Das waren 70 der edelsten Muslime, die tagsüber Holz gefällt haben, um damit den Ahl al-Suffa, diesen armen Menschen in Medina, etwas spenden zu können. Und nachts haben sie gebetet und den Koran gelernt und anderen gelehrt. Und so haben die Muslime in einem Monat, in diesem Jahr Nummer 4, 80 der besten Da'iyas verloren. Und all dies war nur wegen der Da'wah zu Allah subhanahu wa ta'ala's Religion. Aber man sieht darin, liebe Geschwister, dass die Da'wah keine einfache Sache ist. Denn die Da'wah kann dazu führen, dass man sein Leben verliert. Ja, das kann sein. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sein Leben nicht verloren. Das heißt, es kann sein, dass es auch nicht passiert. Das muss nicht sein, dass je gläubiger du bist, desto eher wirst du getötet werden. Nein, das muss überhaupt nicht sein. Aber es wird so sein, dass du einen Teil der Strapazen abbekommen wirst, die unser Prophet sallallahu alaihi wasallam abbekommen hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit. Machen an dieser Stelle Stopp und inshallah weiter nächste Woche, beziehungsweise am Sonntag inshallah machen wir auch weiter mit Al-Fiqh. um 10:15, inshallah, wie es gewohnt war. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabina Muhammad. Weiß nicht, wenn es jetzt Fragen gibt, liebe Geschwister, dann können wir, also die Geschwister im Internet, die können das an die Admins schreiben und die leiten es an mich weiter. Wir haben jetzt noch 10 Minuten, beziehungsweise noch die Zeit nach dem Adhan, inshallah.